Drei Spieler, Siegfried Gorki, 18, am Schlagzeug. Rainer Bessling, 17, Bassgitarre. Und Reinhard Jedamczyk, 18, Solo-Gitarre. Die Band ist in dieser Zusammensetzung erst seit wenigen Tagen zusammen. Sie haben aber vorher schon in anderen Gruppen gespielt. Die Ermini Rowe aus Recklinghausen. Ja, gut, ja. Wir machen was Kleines auf. Sammeln Kleines.